stehen auf, brauchen Kaffee und Kippe. Ich steh auf, schnapp mir die Hantel und bringe mit eisernem Wille mein Body zum Limit. Beiß mich durch, bis ich die Eins bin, der King ist im Blut raus. Lasse die Wut raus. Sie deutlich mehr Bitches als bei mir im Poolhaus. Siehe die Gatlin, Ziele und Nacht nach der Schuss aus dem Loch wie bei Spielern vom Barca. Fick die Entspannter, brenn das Beat in den Lasse, gib mir den Zivi in den Kamm und der Zivi dein Vater. Fliege nach Panama, Tech 9 im Griff, Ziele und Ballada, Red Light Business. Häng mit Bitches rum, so wie Handtaschen am Arm. Ihr habt das Gangster-Image, aber sammelt Pfandflaschen im Park. Wir cruisen im Benzer. Heute geht's mir gut, Stapelweise Flows, sein Arm aus dem Fenster. Gib die Farbe ist Oliv, nein, ich habe nicht geleast. Wir cruisen im Benzer. Heute geht's mir gut, Stapelweise Flows, der Major ist ein Gangster. Wir cruisen im Benzer, hey. Gib mir ein Okay und es kann losgehen. Ich komme mit dem AJ zum OE. Sag mir, wer will uns die Show stehlen? Eine Frage, ist es legitim, wenn alle deine Cousinen an meiner Medi spielen? Meine Mucke, deine Medizin. Ich fütter diese Hunde mit Pedigree. Bitch, bitte lass die Rumzickerei, weil meine Mucke dir zu stumpfsinnig sei. Gerade wolltest du noch meinen Kuras versenken und jetzt machst du mir auf Jura Studentin. Ich will nicht dein Respekt, nein, ich will dein Cash. Siehst du nicht, wie Gemmo sich die Mille einsteckt? Und du kriegst keine Bitches in dein King-Size-Bett, wenn dein Pillemann nach Wildschwein schmeckt. Wir cruisen im Benz. Heute geht's mir gut, Stapelweise Flows, sein Arm aus dem Fenster. Gib die Farbe ist Oliv, nein, ich habe nicht geleast. Wir cruisen im Benzer. Heute geht's mir gut, Stapelweise Flows, der Major ist ein Gangster. Wir cruisen im Benzer, hey. Der Eifer marschiert in das Feld hinein. Der Rapper, der gern durch die Welt verreist. Alle im Business wollen Helden sein. Diamanten am Halstag gepetzt und Preis. Einer Villa in noblen Gegenden und deine Bitch klebt an meiner Calvin Klein. Experten berichteten, dass so ein Körper selten sei, wie Elfenbein. Genetisches Wunder wie ein Silberrücken. Testosteron wie ein wilder Büffel. Die Models gefällt mir auf Bilder drücken. Glaub mir, mich finden auch Milfs entzücken. Ich stimme die Szene mit Messer und Glock. Ein besserer Rapper als Emma zum J ist nicht aufzufinden. So wie Cowboyser an Kingston. Heute geht's mir gut, Stapelweise Flows, sein Arm aus dem Fenster. Gib die Farbe ist Oliv, nein, ich habe nicht geleast. Wir cruisen im Benzer. Heute geht's mir gut, Stapelweise Flows, der Major ist ein Gangster. Wir cruisen im Benzer.